Find this podcast and others like it at the number one new media network, Podshow.com. Better, faster, stronger. And now with new minty fresh scent. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe vom Blogcast von blog.über.de. Ich bin der Stefan, ja, und gleich am Anfang habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. René kann heute leider nicht, er ist leider nicht da, aber ich wäre nicht ich, wenn ich weder Kosten noch Mühen gescheut hätte, und ich habe eine sehr hochwertige Vertretung gefunden für René und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Und am Telefon begrüße ich jetzt ganz herzlich unsere Bloggerin Pizzi. Hallo Pizzi! Hallo, Stefan! Hallo, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Trotz technischer Schwierigkeiten bin ich hier. Also müssen wir mal dazu sagen, wir haben gerade ein bisschen noch an der Technik gefeilt, aber ich denke mal, jetzt ist es perfekt. Ja, eigentlich der Stefan. Ja, du hast gerade noch deinen Grill festgenommen. Also ich war mental mit dabei, muss ich jetzt sagen. Ich war mental mit dabei, also ich habe dich schon irgendwo unterstützt. Das ist gut. Was macht deine Aufregung? Ich bin nicht aufgeregt. Okay. Ich bin immer so. Ohne Drogen. Okay, ja. Wie schon gesagt, also René kann ja heute nicht und von daher ist es schön, dass du da bist. Aber wir sollten ihn eigentlich lieb grüßen, oder? Ja. Weil er nicht da das ist. Das hast du nett gesagt und ja. Er hat uns... Schöne Grüße an dich, René. Wo immer du jetzt auch bist. Genau, er ist nämlich gerade im Olympiastadion. Ach so. Ach ja, stimmt. Ja. Ja. Und er hat uns was dagelassen und das spielen wir jetzt einfach mal ein. Genau, da hören wir jetzt mal rein. Ja. Ja, hallo Stefan, hallo liebe Blogcast-Zuhörer. Tut mir leid, dass ich heute leider keine Zeit habe, aber... aber wie ich mitgekriegt habe, hast du ja Ersatz gefunden. Ich wünsche euch beiden und den Blogcast-Zuhörern super viel Spaß. Ja, und ich bin auch schon in der nächsten Woche wieder für euch da. Ja, bis dahin macht's gut, hab ein bisschen was zu tun, wir hören uns. Tschüss. Also erstmal danke, René, für die schönen Grüße. So, Stefan, jetzt du. Ja, genau, noch als Ergänzung, also wie ihr wisst, und René hat's ja auch schon öfter geschrieben, ist er jetzt wieder für Berlin Thunder im Einsatz bei der NFL Europa. Aber wie ich so gesehen habe, läuft es zurzeit nicht so bei Berlin Thunder. Ja, die haben verloren, ne? Ja. Interessierst du dich für Football? Nee. Also, ich weiß nicht. Du hast es nicht so mit Sport. Ich bin da noch nicht so richtig involviert gewesen, das Thema. Ich war auch noch nie beim Spiel, muss ich gestehen. Auch in Amerika habe ich da irgendwie nicht so viel von mitbekommen, weil ich war ja schon dreimal in Amerika, aber irgendwie, obwohl die da so begeistert sind, ich wurde nicht so viel damit konfrontiert. Vielleicht kann man das ja ändern, wenn René das jetzt hört. Ja, aber die sportliche Kondition einer Bockwurst, also Sport, ich rede heute einfach nur mal mit. Ja, also ihr merkt schon, wenn René nicht da ist, kommt viel mehr von der Gegenseite an Gesprächen. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin, das ziehen wir jetzt durch. Was haben wir denn, noch so für sportliche Themen im Blog? Ja, sonst haben wir noch den Frühlingsstart mit dem Berliner Halbmarathon. Aha. Im Angebot. Und es ist kein Scherz, der hat am 1. April stattgefunden. Sehr gut. Da war bestimmt der Dirk wieder aktiv. Genau, der Dirk. Ja. Und zwar Ecke Friedrichstraße unter den Wien. War das dann. Happening. Ja, ich kann mich ja noch dran erinnern, beim letzten Blogger-Treffen, das heißt beim letzten, beim einzigen bisher. Beim einzigen? Ja. Genau. Da kam er dann auch gerade vom Berlin-Marathon, glaube ich. Aber er sah gar nicht fertig aus. Oder hat er da auch geholfen? Oder ist er hilft ja immer nur, er läuft ja nicht mit. Ach so, na toll. Er hat halt so ein Helferherz. Ja. Ne? Das ist schön. Ja, einen Marathon hat er noch einen gemacht irgendwie. Ein Drittelmarathon, ne? Ja, genau. Der war in Potsdam. Den vierten Drittelmarathon über die Kliniker Brücke hat er auch noch mitgenommen. Ja, also muss man mal sagen, dafür ist er auch extra früh aufgestanden, weil er richtig früh stattgefunden hat. Und Potsdam ist ja doch eine kleine Distanz. Weißt du denn, wie lang ein Drittelmarathon ist? Nein. klär mich auf. Wie lang ist ein Marathon, weißt du nicht? Ich möchte jetzt nicht bei Wikipedia schauen. Nein, also Dirk schreibt dir selber. Ich weiß es nicht. 14,065 Kilometer ist ein Drittel Marathon. Ja, okay. Und das haut sogar hin, weil ich glaube 42 Kilometer ist ein Richtermarathon. Das wäre schon zu viel für mich. Einmal um den Sportplatz hat mir schon immer in der Schule gereicht. Ja, und wie schnell warst du? Warst du sportlich in der Schule? Oder nee, machst du jetzt noch? Absolut nicht. Machst du jetzt noch Sport irgendwie? Außer Schach oder Schach oder Tischtennis? Nee, also ich interessiere mich sehr für Fußball zum Beispiel. Also guck sehr viele Spiele im Fernsehen. Und, da bin ich eher so der WM-EM-Typ. Absolut, absolut. Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort, Fußball, ne? Dirk ist ja auch im Mai wieder aktiv. Genau. Volontär beim DFB-Pokalfinale, nämlich 2007 in Berlin. Richtig, am 26. Mai ist es soweit. Und genau, du sagst es. Richtig, und Dirk wird dort wahrscheinlich beim, so gut informiert, beim Frauen- und Männerfinale dabei sein. Und wird dort quasi Fanbetreuer sein oder Blogbetreuer, so wie ich das rausgelesen habe. Ein schönes Stück Arbeit. Ja, aber... Ja, da ist er dann quasi der Außenreporter für uns. Da muss er dann auch mal einen dicken Eintrag schreiben, ne? Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das wird er garantiert machen. Da müssten wir irgendwie eine Live-Schaltung machen, oder? Also, ja, vielleicht kriegen wir das ja sogar hin. Ich dich da schon mal drauf ein. Das ist doch mal eine super Idee, oder? Ja, ich werde es mal an Dirk weitertragen. Ja. Auf jeden Fall gibt's ein Frauenfinale, und zwar Duisburg gegen Frankfurt, und ein Männerfinale Nürnberg gegen Stuttgart. Guckst du denn Frauenfußball? Ehrlich zu sein, manchmal schon. Immerhin sind die Frauen... Warum kam die Antwort jetzt so zögert? Wäre ich da nicht drauf vorbereitet. Das sagst du jetzt nur für die weiblichen Hörer, da hast du jetzt lange überlegt. Nein, was sage ich? Ich weiß ja auch, dass die Weltmeister sind, dass die Männer nicht geschafft haben. Na, die Frauen haben's ja auch drauf. Ja. Die spielen auch viel härter als die Männer. Das musste ja jetzt kommen. Mein Opa liebt auch Frauenfußball. Aha. Ja, man kann sich's mal angucken, das stimmt. Da bin ich einer Meinung. Das heißt, man kann sich mal angucken. Ja, es ist... Die werden schlechter bezahlt, obwohl sie Weltmeister werden. Und die Männer, die... Es ist halt noch nicht so populär. Das ist halt das Problem. Nicht so populär. Aber ich denke mal jetzt durch die WM-Euphorie, vielleicht wird da auch der Frauensport ein bisschen vorangetrieben. Hoffe ich doch. Aber gibt ja noch andere Sportarten, ne? Ja, sicherlich. Welche denn zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Block denken? Skaten. Skaten. Hast du schon mal geskatet oder bist du schon mal geskatet? Einmal. Ich musste es in der Schule machen. Ich wurde dazu gezwungen. Und hat's funktioniert? Sehr toll, dann in diese uralten Skater zu steigen, die schon Generationen vor einem getragen haben. Das ist ganz toll. Nee, ich bin so der typische Mensch, der dann gleich auf die Fresse fällt. Ich bin ganz unsportlich. Also Eislaufen kann ich aber irgendwie mit denen, ich bin damit nicht so richtig klargekommen. Ja. Aha, na, wenn du Eislaufen kannst, müsste ja Skaten auch funktionieren. Ich bin auch so tollpatschig. Ich schaff's dann irgendwie immer, mich richtig hinzulegen, dass es weh tut. Na gut, da haben wir ja eine Bloggerin, die da ein bisschen besser mit klarkommt. Ja, ja, das ist nämlich die Maite. Außer Bremsen ist ihr Problem, hat sie geschrieben. Das war auch immer mein Problem. Gut, ich meine... Aber irgendwas hält einen dann immer auf die Wand. Die nächste Wand. Spätestens die Erdanziehungskraft. Ja, ja. Man bleibt auf der Erde. Ja, oh, immer auf dem Boden, ne? Ja. Wo war denn die Maite? Erzähl doch mal ein bisschen. Die war im Flaming Skate. Das ist da irgendwie, da gibt es ganz viele Skate-Strecken. Je nach dem Level, welches man schon hat so beim Skaten, also wie ausdauernd man ist oder wie gekonnt man schon fahren kann, kann man sich da die Route auswählen. Und das ist ganz toll, weil es ist alles eben und führt da auch genau durch die Landschaft, kann man da genießen und durch kleine Ortschaften durch. Und da gibt es sogar extra Stände nur für Skater, habe ich gelesen. Ja, das ist Wirtschaft, ne? Also... Ja, ja, die haben sich da voll drauf eingestellt. Man denkt immer so Dorfbevölkerung, die kommen da mit Mistgabeln und Fackeln, aber nein, die sind ganz schön hinterher. Ja, ja, ja. Ist aber praktisch. Nein, ich habe keine Vorurteile gegenüber Dorfbevölkerung. Das will ich hier nur mal klarstellen, das war ein Witz. Liebe Dörfler, ich bin aber gar nicht so. Man muss ja nicht nur mit Skates da langfahren. Maite hat auch geschrieben, dass sie dann ein Stück noch mit Fahrrad gefahren ist. Aber die Strecke, die sie zurückgelegt hat, das wäre mir viel zu viel. Da wäre ich ja kaputt. Ja, auch. Ja. Aber Maite hat's geschafft. Mord ist Mord. Ja. Genau. Aber lustig fand ich auch, wie sie geschrieben hat, als er dann mit Fahrrad gefahren ist, ist sie trotzdem noch weit hinter ihrem Freund hinterhergehinkt. Das kenne ich. Das kennst also du? Also mal so richtig deprimierend. Oder wenn man mit jemandem Sport macht und dann der andere ist irgendwie viel besser. Ja, gut. Also irgendwie auch, das macht depressiv nach einer Weile. Da kann die Sonne noch so sehr scheinen. Irgendwann kommt dann so dieser Hänger. Naja, aber wir wollen ja jetzt nicht, dass du hier Depression kriegst oder so, denn... Jo. Nein, ich sowieso nicht. Die nächsten Minuten überlasse ich dir mal das Mikro. Du bist ja heute mal zum ersten Mal hier dabei im Blogcast. Ja. Hast zwar schon mal kurz einen Beitrag über dich gebracht. Ja. In der Silvesterausgabe, glaube ich. Aber jetzt kannst du die Chance nutzen. Vielleicht kommst du ja groß raus. Ich übernehme dann einfach mal das imaginäre Mikrofon. Genau. Viel Spaß. Ja. Du kannst mich ja trotzdem unterstützen und deine Kommentare dazu abgeben. Ja, das werde ich versuchen. So ganz alleine auf mich gestellt möchte ich ja auch nicht sein. Ja, also was kann ich noch zum Thema Sport erzählen? Ich möchte jetzt noch was zum Thema Sport erzählen. Also ich hatte immer ganz böse sportliche Erfahrungen. Ich weiß noch, wir mussten mal Fußball spielen in der Schule. Und wir hatten ganz viele, die irgendwie bei Hertha waren in der Jugendmannschaft. Und ich habe dann das große Glück gehabt, mal einen Ball mit dem Gesicht perfekt abzufangen. Und seitdem habe ich auch so eine schiefe Nase. Also wer mich schon mal in Realität gesehen hat, ich habe so ein Linksdrei, glaube ich, bei der Nase. Aha. Meine Nase hat so ein Linksdrei und das ist von diesem Ball damals. Aber ich spiele trotzdem noch manchmal Fußball, auch wenn ich es nicht kann. Das hatte ich nur ein bisschen abgehört. Also vielleicht bin ich doch ein bisschen sportlich. Ja, irgendwie, ja, man wird hart im Leben. Geht ja auch nicht mehr viel kaputt, wenn die Nase erstmal schief ist. Da kann dich nichts mehr erschüttern. Genau. Da ist man gefeit fürs Leben. Ja, so viel dazu. Da bist du doch sportlich. Erinnerung. Was? Da bist du doch sportlich. Ja, im Auffang. Aber kannst du immerhin sagen, du hast schon mal Fußball gespielt? Ja. Das fühle ich dann auch immer ganz stolz. Ja. Was machen so die typischen Frauen oder Mädchenbeschäftigungen aus deiner Jugend? Man kennt es ja so, typische, dass man... Typische Mädchenbeschäftigung? Ja, hast du viel mit Pferden zu tun gehabt, oder? Na, ich bin Allergiker, also... Ach so. Ich habe mich da eher immer so distanziert von den Pferden. Das wäre da nicht so gut. Nur wenn ich mit Pferden in Kontakt kam, dann sah ich dann aus wie ein Streuselkuh. Und habe so ein bisschen angefangen zu japsen. Aber ich mag Pferde, also. Das ist doch schön. Trotz allem. Mhm. Ja, die Pferde können ja nichts dafür. Ja, das habe ich mir auch immer gedacht. Aber trotzdem, ich war auch nie so der Pferdefanatiker. Ich fand es auch nie schlimm, dass ich nicht so mit Pferden konnte. Diese Faszination ist bei mir irgendwie vollkommen vorübergegangen. Also, ja. Was hast du, wenn du... Was bist du denn ein Pferdefan? Ich ein Pferdefan? Es können ja auch Jungs Pferdefans sein. Ist ja nicht so. Ja, nee, also ich eher nicht. Aber viele Leute sagen, wenn sie so eine Frage gestellt bekommen, zum Mittag auch nicht schlecht. Aber das so bin ich nicht. Hast du schon mal Pferdefleisch gegessen? Nein. Das ist nicht lecker. Ich bin ja nicht so der... So was Delikates ist nicht so meine Welt. Delikat? Kennst doch, ich bin eher der Schnitzelkönig. Schnitzel ist meine Welt. Da habe ich letztens eine Reportage drüber gesehen, da soll es ein ganz tolles Restaurant geben in Rixdorf. Da gibt es ein 48 cm Schnitzel. Mhm. Also für einen alleine. Nimmt schon mal so den halben Tisch ein. Ja, da muss schon mal eine Sau für geschlachtet werden. Da sollte man 2 Tage vorher nichts essen, damit man das runter. Ja, ja. Also das hat bis jetzt auch noch nie jemand geschafft, hat den Wirt da irgendwie erzählt. Den können wir uns das ja mal vornehmen. Fahren wir da mal hin und essen Schnitzel. Genau, dann testen wir das mal aus. Und berichten darüber am Blog. Dann werden wir darüber einen Eintrag natürlich schreiben. Selbstverständlich. Damit die anderen auch alle daran teilhaben können. Ja, natürlich. So machen wir das. Wir uns damit den Schnitt überboten haben. Aber ich bin ja nicht so der Schnitzelfan. Nee? Was isst du gerne? Ich bin eher so der Süßigkeiten-Sucht. Süßigkeiten. Aber kannst du ja zum Mittag keine Süßigkeiten. Umso ekliger es ist, umso besser. Was isst du so? Keine Süßigkeiten. Zum Mittag? Zum Mittag? Unterschiedlich. Nein, wenn man jetzt so... Kennst ja von früher so Poesie-Album. Was ist dein Lieblingsessen? Oder so. Ja, ja, die Diddle-Maus-Freundschaftsalben, ja, ja. Ich hatte nie so ein Lieblingsessen. Ich glaube, ganz viele Kinder essen ja Pizza gern, aber ich bin noch nicht so der Pizza-Typ. Du willst damit jetzt nicht raus. Nein, ich bin eher so auf Süßigkeiten fixiert. Ich habe nicht so das Lieblingsgericht, das ich jetzt sage, unbedingt. Naja, ist ja auch was. Aber ich esse ganz gerne mal Döner hin und wieder. Aha. Ja, ist ja auch lecker. Ganz gesund. Ja, das auf jeden Fall. Na, es hört sich doch gut an. Ja. Was hast du so... Und bei dir natürlich der Schnitzel. Ja, genau. Was ist so gerade aktuell in deinem Leben? Womit beschäftigst du dich gerade? Ja, ich mache gerade meine Gastführerschaft an der Uni. Ja. Deswegen bin ich hier auch ein bisschen... In Zeitnot. ...zeitlich ausgespannt beim Blog. Na, umso schöner, dass du heute Zeit gefunden hast. Ja, immer. Immer. Oh, das hast du nett gesagt. Für das euch hast du und dich gesagt. Doch immer. Na gut, die Sendung werde ich mir aufheben. Ne? Ja, wenn wir jetzt schon am Lachen sind, ich meine, wir haben ja ein lustiges Thema noch. Ja, wenn genau. Du in den Sendeplan mal guckst. Das Training der Bauchmuskeln. Ja. Nämlich der René, glaube ich, der war im Quatsch Comedy Club. Da habe ich übrigens einen super Schnurrer-Tipp. Also wenn der Quatsch Comedy Club angefangen hat, da sollte man sich dann natürlich vorher informiert haben, wann der anfängt. Dann kann man sich da einfach in die Vorhalle sitzen und man kann alles mithören, weil keiner kontrolliert vorne, ob man da irgendwie rumsitzt oder nicht. Aha. Also wenn man billig durchkommen will, dann einfach in die Vorhalle setzen. Na gut, René hat ja wie so oft, glaube ich, einen Gutschein wieder gehabt. Ist ja der Gutscheinfreak. Ja, ich merke schon. Hat ja nur mal die Gutscheine hier. Der kennt die richtigen Leute. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber er hat ja gehofft, dass Thomas Hermanns moderiert, aber es war er nicht. Echt nicht? Lutz von Rosenberg-Lipinski. Kennst du den? Nee. Der hat moderiert. Der hat mir noch. Der und, sagt mir jetzt gar nichts. Wer ist denn das? Hat er irgendwo mal mitgemacht? Also mir sagt er auch nichts. Von den Comedians kenne ich nur Mirja Bös und Moses W. Aber Volker Weininger, Sascha Korf und Alexis Kara habe ich noch nie gehört. Ich jetzt auch nicht. Ich dachte, da treten immer nur so Bekannte auf. So. Mittermeier. Na gut, ich denke mal, sind ja auch teilweise Nachwuchskünstler, ne? Die noch nicht so bekannt sind. Ja, muss ja nicht schlechter sein, deswegen nur, weil die nicht bekannt sind. Genau, also René hat auch geschrieben, 2 Stunden köstliches Amüsement. Und das ist ja die Hauptsache. Ja. Wie gesagt, umsonst mit Gutschein oder mal bezahlen. Wenn es nicht klappt, wendet euch an PC. Genau, ich mache euch das klar. Ja, und dann hatte ja René, er war ja zwar nicht selber da, aber er hat was Kurioses entdeckt. Ah. Und du hast mir ja auch gerade vor der Sendung noch gesagt, dass du gestern Abend noch im Club warst. In der Disco. Jetzt kriege ich die Kurve nicht. Er hat was entdeckt. Nein? Er hat was entdeckt und ich war im Club. Du hast das Konzept nicht gelesen. Nein, und zwar hat er einen Mutti-Zettel für die Disco entdeckt. Ein Mutti-Zettel? Ach so. Ja, 13:37. Ich glaube, das gibt es nur da. Ja, und zwar geht es um den Kontrast. Und das ist wohl für 16- bis 17-Jährige gedacht und quasi die Aufsichtspflicht wird dort auf jemand anders übertragen. Aber es ist doch gut, dass es da so ein Zettel gibt, um sich abzusehen. Aber sowas hast du noch nie gebraucht. Nee, in dem Alter bin ich auch noch nicht so in die Diskos gegangen. Ich bin erst ab 18 weggegangen. In was für Diskos gehst du so? Sag mal ein paar Namen. Immer unterschiedlich. Man trifft sich hier und nirgendwo. Aber ich gehe nicht so gerne in diese Mallorca-Malle-Feeling-Discos wie Kuhdorf oder so. Also. Warst du schon im Rodina? Nee, das sagt mir jetzt auch gar nichts. Wo ist denn das? Das hatte Maite mal drüber berichtet. Ist wohl, ich glaube, Janowitzbrücke. Aha. Es hieß wohl irgendwie Russendisco im Rodina. Soll wohl auch sehr schön sein. Nee, sagt mir gar nichts. Na, dann nix wie hin. Ja, muss man auch mal austesten. Immer mal wieder was Neues. Ja, da weißt du schon, was du heute Abend vorhast. Nee, ich glaube, heute Abend wird hier noch weiter gegrillt. Ja gut, bei dem schönen Wetter kann man also das machen. Also jetzt hier nicht im Cast, aber... Was? Bei dem schönen Wetter kann man... Ja, bei dem schönen Wetter, das muss man außen. Naja, wie sieht's denn aus? Hast du denn Lust noch auf das Frage- und Antwortspiel? Ja, mal gucken, ob ich das gebacken bekomme. Dann fahre ich mal das Band ab. Bitte die dramatische Musik. So, die läuft jetzt schon im Hintergrund. Und, ja, weißt du, wie es funktioniert? Ja, du gibst mir Tipps und ich muss raten. Okay, dann machen wir das so. Ja, dann sag am besten doch mal eine Zufallszahl. Eine Zufallszahl? Ja. 1300, okay. Genau. Ah, ein sehr sportlicher Beitrag. Schon wieder? Das ist einer der Beiträge, den wir schon hatten. Nee, heute noch nicht, aber ich glaube in der letzten... Blockcast-Sendung war dieser Beitrag dabei. Oh Gott. Ja. Und ich meine, ich kann dir mal ein paar Tipps geben, und zwar, wer hat denn Die ganzen sportlichen Beiträge, wer war denn da dabei immer? Dirk. Richtig. Da hast du schon mal den Autor erraten. Und super. Es ist noch gar nicht so lange her. 15. April ist 2 Wochen her jetzt. Und was ist denn Dirk so für ein Fan? Da war das oder da hat er den Eintrag geschrieben? Da hat er den Eintrag gemacht, aber ich glaube, das war an demselben Tag. Okay. Denk mal dran, was Dirk so für Vereine im Sport favorisiert. Alba. Richtig. Ja. So, da hast du ja schon mal den richtigen Riecher gehabt. Hat es was? Ist es denn ein sonniges Thema? Jetzt hat er quasi geschrieben. Ein sonniges Thema. Ja. Auch. Und ist es ein gutes Thema? Was? Ja, wieso? Ich glaube, ja. Du weißt es schon. Ich habe bloß die Spannung noch ein bisschen am Laufen halt. Weißt du noch, was er so gemacht hat? Davor. Wie davor? Vor dem Spiel. Nicht so unbedingt. Aber du kannst uns ja mal drüber aufklären. Erzähl mal. Kennst du dich aus, rings um die Max Schmeling? Nein, überhaupt nicht. Hast ja genau den richtigen Gastmoderator erwischt. Ja, ich merk schon. Also, da muss ich mir überlegen, ob ich noch eine Sendung mit dir mache. Nein, natürlich nicht. So war das nicht gemeint. Das war ja auch nur was Einmaliges. Ich komme ja nie wieder zum Moderieren. So, aber... Na, wer weiß. Ja, und zwar ist da in der Nähe der Mauerpark. Genau. Der sagte ja bestimmt was. Genau, ja. Ja, da war Dirk hier aber hat halt auch geschrieben, was er... Dann wird's ja mal Zeit. Dirk lädt dich bestimmt mal ein. Ja, da werde ich vielleicht mal drauf gucken. Ja. Jetzt, wo das Wetter so schön wird. Du, dann kannst du es, glaube ich, nicht ganz wissen, was er da gemacht hat. Und zwar hat er sich, wie du schon sagst, ein sonniges Thema, hat er sich da ein bisschen entspannt und die Leute beobachtet. Und er hat auch mal einen Beitrag, dass er zum Beispiel auf Flohmarkt ist. Er ist auf Flohmärkten? Nein, er hatte mal berichtet. Ach so. Dass dort sonntags Flohmarkt ist. Am Mauerpark, davon habe ich noch nie was gehört. Ja. Ich kenne nur diesen ganz bekannten Antiktrödelmarkt. An der Straße 17. Juni. Der ist auch bekannt. Nein, aber jedenfalls, er hat sich vor dem Alba-Spiel dort noch ein bisschen umgesehen. Geguckt, wie die Leute Buhl spielen zum Beispiel. Und danach ist er halt zum Alba-Spiel und die haben gewonnen gegen Tübingen. Dann war es doch ein rundum toller Tag. Ja. Und wie hieß der Beitrag? Sonne, das ja auflösen, gute oder? Laune und 71 Punkte für Alba. Ja. Und alle, die jetzt auf das gleich getippt haben zu Hause, daheim oder auch an den 3 Playern unterwegs, ihr habt richtig gelesen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war der Beitrag. Ja. Ja. Genau. Tada. Siehste. Ja, eigentlich... Und wieder ein Rätsel gelöst. Ja, eigentlich solltest du jetzt ja auch noch einen Beitrag machen. Aber ich glaube, die Zeit ist schon etwas knapp. Wir hängen schon ein bisschen hinter unserer Zielvorgabe. Dann hören wir jetzt lieber auf. Ja, dann... Wenn es am schönsten ist, wenn wir Schluss machen. Genau, aber na, ganz so ist es noch nicht, denn wir haben ja noch was. Und zwar die Kontaktmöglichkeiten. Ach so. Ja. Hast du die da? Das dann ist das Wichtigste. Würde ich dich doch mal bitten, heute mal mit einer weiblichen Stimme... Nein, du könntest mir noch mal auf die Sprünge helfen damit. Ach so. Ja, dann kann ich es ja gleich vorlesen. Ja, oder so, genau. Macht Sinn, oder? Ja. Und zwar könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch sagen wollt, wie euch der Auftritt von Pizzi gefallen hat, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an blog@juba.de oder ihr könnt natürlich auch euren Kommentar abgeben oder das Kontaktformular nutzen im Blog. Alternativ. Oder ihr könnt mir die Drohmails auch direkt schicken. Aber deine E-Mail-Adresse sagen wir jetzt nicht. Nein, nein, und zwar Telefon 030-202-36803. Aber ich denke mal, euch hat doch der Auftritt von Pizzi gefallen. Stille. Ich höre nichts. Stille. Wir spielen dann Applaus. Da hat sich der Aufwand ja gelohnt. Ach klar, ich denke schon. Na, will ich wohl hoffen. Ja. Dann gibt's natürlich noch eine Rubrik. Danke. Eine Rubrik im Blogcast. Das sind nämlich die Geburtstagskinder. Happy birthday to you. Are you happy? Happy! Was haben wir denn für Geburtstag? Also ich kann ganz viele Leuten gratulieren. Das ist immer die stressigste Woche, weil es haben 4 Leute innerhalb einer Woche Geburtstag. Und zwar gratuliere ich Anja, Jenny, Jeanette und Hardy ganz herzlich. Mhm. Und ich hoffe, dass ihr noch ganz alt werdet. Und wünsche euch ganz viel Gesundheit und viel Spaß weiterhin. Da schließe ich mich natürlich an. Hast du noch Geburtstagskinder? Nee, ich habe keine Geburtstagskinder im Moment. Nein? So, nicht parat. Na gut, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja, aber jetzt sind wir wirklich schon am Ende angelangt. Ja, jetzt müssen wir auch mal Tschüss sagen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mitgemacht hast. Ja, bitte, bitte. Ich bedanke mich im Namen aller Blockcast-Hörer. Danke. Und vielleicht klappt es ja mal nochmal. Ja. Wir werden sehen, wie die Resonanz ist auf dem AB. Dir hat es doch aber wenigstens Spaß gemacht, oder? Ja, mir hat es natürlich Spaß gemacht. Liegt aber auch an dem netten Hauptmoderator. Oh, dankeschön, dankeschön. Zum Glück ja, haben wir kein, runter wie Öl, oder? Zum Glück haben wir kein Fernsehen, weil dann würde er jetzt mein knallrotes Gesicht sehen. Echt? Muss dir doch nicht peinlich sein. Sagt man, ich bin... Also ich übernehme jetzt mal das Mikro, also Stefan ist vollkommen verstört. Wegen der letzten Kommentare, okay. Mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das nennt man Improvisation. Genau, die nächste Folge gibt's in 2 Wochen und dann ist René auch wieder mit dabei. Juhu! Jetzt werden einige sagen, oh schade. Ja. Nein, nicht. Aber charmant geflunkert, charmant. Ja, es war mal etwas Neues, ein Blockcast mit weiblicher Moderation. Ja, warum nicht? Eigentlich. Jetzt, wo der Frauensport aufsteigt, da wird auch der Frauenpodcast eingerichtet werden. Genau. Wir brauchen ja schließlich eine Frauenquote. Genau. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Fangen wir los, okay? Was? Ich trinke noch einen Schluck Apfelsaft. Es wird nicht gesoffen während der Arbeit. Nein, Apfelsaft macht ja nicht besoffen. Ich mach vorhin Zuckerschock. Naja, das kann dann so ein richtiger Smalltalk werden, ne? Ja, so richtig. So ein Dialog, so quasi mit zwei Menschen. Ja, weil wir zu zweit sind, genau. Ja, das Dialog. Ergibt alles Sinn auf deine eigene Weise. Was soll ich denn sagen? Da schneide ich von dir dann ein bisschen was raus. Dann bleibt dann nur Hallo. Guten Tag übrig. Hallo! 4/3 Marathon über die Klinik gebracht. Genau. Ist auch ein cooles Wortspiel, ne? Ja. Drittens, vierter. Ja. Hallo! Ja, René macht sonst alles, genau. Er imitiert deine Stimme noch so gut. Du schläfst sowieso immer während der Aufzeichnung. Ja, und ihr habt es noch nicht gemerkt. Also ja, stimmt. Ich merke, mit dir lässt sich arbeiten. Dankeschön. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.